Ich habe wirklich den Eindruck, dass heute Abend etwas hier im Raum ist, im Geist, was wirklich das Potenzial hat, die Atmosphäre über Nationen zu verändern. Und ich glaube, dass gerade ganz besonders Deutschland auf dem Schirm ist, weil Deutschland braucht ganz dringend einen Shift in der Atmosphäre. Halleluja, wir haben neulich an dem Dienstagabend schon gebetet und wir haben gesagt, okay, es gibt in Deutschland bald Neuwahlen und das ist sicher wichtig und notwendig, dass es das gibt. Aber was wir noch mehr brauchen als eine neue Regierung im Natürlichen ist, dass es wirklich einen geistlichen Shift im Land gibt, der wirklich bewirkt, dass in diesem Land Gott einfach wieder eine Rolle spielt. Auch bis in die Gesetzgebung hinein und bis in die Politik hinein und bis in die Wirtschaft hinein und bis in jedes, einfach jeden gesellschaftlichen Bereich hinein, bis in die Medien hinein. Und wir hatten neulich am Dienstag schon diesen Eindruck und es kam mir jetzt wieder, dass es wirklich an der Zeit ist für uns als Christen, gerade jetzt auch, speziell hier in Deutschland, wo bald Neuwahlen sind, dass es an der Zeit ist, dass wir beten für diesen, dass wir wirklich uns drauf stellen und sagen, wir akzeptieren nichts anderes als einen wirklich kompletten Shift. Nicht nur einen Austausch von ein paar Köpfen, sondern wirklich einen kompletten Shift im Geist. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir dafür gerade mal unsere Stimmen erheben? Weil ich glaube, dass da eine Gnade ist, einfach dafür in Jesu Namen auch von hier ausgehen. Danke, Vater. Wir danken dir. Erhebe deine Stimme, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, speziell heute Abend. Wir danken dir für Deutschland, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir an diesem Punkt sind, Herr, wo es neue Wahlen gibt in unserem Land, Herr. Aber Vater, wir beten, Herr, dass es nicht nur neue Wahlen gibt, Herr, dass es nicht nur einen Austausch von Köpfen gibt, Herr, sondern wir setzen frei, Herr, dass es einen geistlichen Shift gibt, Herr, in unserer Nation, Herr. Dass es einen Shift gibt, Herr, in den Medien. Dass es einen Shift gibt, Herr, in der Politik. Dass es einen Shift gibt, Herr, in der Wirtschaft, Herr. Herr, dass dein Volk hier in Deutschland ganz neu zu dir umkehrt, Herr. Herr, dass Deutschland sich wendet zu dir, Herr. Herr, dass Deutschland erkennt, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gesetze nach dem Herzen Gottes. Wir brauchen Gesetze nach dem Wort Gottes. Danke, Vater, Herr, dass du ein Umdenken schenkst, Herr. Danke, Vater, dass du eine Buße schenkst, Herr. Herr, wir sprechen heute an diesem Abend. Yeah. Können wir uns da eins machen? Come on, das ist wirklich. Weißt du, tritt da rein, wie wenn es um dein eigenes Leben ging. Weil das Wort Gottes sagt, ich suche den einen, der im Riss steht. Dieser eine, der im Riss steht, ist der Leib Christi. Halleluja, nicht ein einzelner Mensch, sondern ist der Leib Christi. Wenn der Leib Christi sich in den Riss wirft, wenn der Leib Christi seine Position einnimmt, dann kann Gott das Schicksal einer ganzen Nation wenden. Und es gilt, wenn du aus Österreich kommst, dann gilt es auch für deine Nation. Wenn du aus der Schweiz kommst, es gilt auch für deine Nation. Gott kann an einem Tag eine ganze Nation shiften. Halleluja. Lasst uns im Geist freisetzen. Oh, lasst uns im Geist diesen Shift freisetzen. Oh, Vater, lege diesen Schalter um in Jesu Namen, Herr. Hier ist dein Volk. Hier sind deine Kinder. Oh, hier stehen wir im Riss. Für unsere Nation. Komm und bring diesen Shift, Herr. Oh, diesen geistlichen Shift, Herr. Oh, diesen geistlichen Shift über Deutschland, Herr. Oh, come on. Halleluja. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir für einen geistlichen Machtwechsel, Herr. Wir danken dir für einen geistlichen Machtwechsel, Herr. Herr, wir danken dir für einen Machtwechsel, Herr. Weg vom Geist von Isabel in unserem Land, Herr. Weg vom Geist der Lüge, Herr. Weg vom Geist der Verdrehung, Herr. Und hin zum Geist der Wahrheit, Herr. Hin zum Geist deines Wortes, Herr. Hin zum Geist deiner Klarheit, Herr. Danke, Vater, dass du diesen Schiff bewirkst in unseren Nationen, Herr. In den Namen Jesus, Herr. In den Namen Jesus, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, shekara na na na masokoro bosara na na na na na na na. Oh, come on, betet. Oh, ich glaube, dass der Heilige Geist auf Einzelne wirklich stattfällt mit deinem Geist der Fürbitte. Wenn du spürst, dass der Geist der Fürbitte stark auf dich kommt, dann komm nach vorne, ich leg dir kurz die Hand auf zur Bestätigung, weil Gott zahlt Fürbitter. Gott zahlt Fürbitter. Ich spreche nicht von Peter nur, sondern ich spreche von Fürbitter. Gott zahlt Fürbitter. Wenn du spürst, dass dieser Geist der Fürbitte gerade jetzt auf dich kommt, dann komm einfach nach vorne. Komm einfach weiter nach vorne. Halleluja, Halleluja, come on. Oh, danke Vater für deine Salbung, Herr. Danke Vater, Herr. Oh, Fürbitte für die Nation. Oh, Jesus. Oh, danke Jesus. Danke, Jesus. Oh, der Geist der Fürbitte. Oh, Jesus. Oh, der Geist der Fürbitte kommt auf einige ganz stark. Fürbitte für die Nationen. Oh, Shekaramando Korobo Santa la Lavashia da la Lamando Koroba Santa Lamando. Mehr von dir. Oh, das ist der Geist der Fürbitte. Mehr von dir, Heiliger Geist. Moloch. Oh, Jesus. More Lord. Oh, Shekaramando Korabasanda Karalalanado. Oh, fire. Let your fire fall. Let your fire fall. Fire, let your fire fall. Let your fire fall. Jesus. Oh, come on. Let your fire fall. Fire on your people. Fire. Oh. Geist der Erweckung. Spirit of Revival. Oh, Jesus. Fire. Geist der Fürbitte. Oh, Geist der Fürbitte, fall. Geist der Fürbitte. Geist der Fürbitte. Fall. Fall, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Geist der Fürbitte. Oh, Geist der Fürbitte. Fall, fall, fall. More, more, more, more, more, more, more, more. Halleluja. Oh, der Geist der Fürbitte. Oh, überall im Raum, auch wenn ihr nicht die Hände aufgelegt habt, streckt die einfach aus. Das ist der Geist der Fürbitte, der auf bestimmte Leute fällt in einer ganz starken Weise. Und Gott lässt dich wirklich im Riss stehen. Und da ist dieser Lobpreis, da ist dieser Geruch, der Tag und Nacht hochsteigt zum Thron Gottes. Oh, indem du Fürbitte tust, weißt du, Gott schaut auf das Herz. Es kommt nicht darauf an, dass du die richtigen Worte immer machst, sondern es kommt darauf an, dass du wirklich mit deinem Herzen drinstehst und sagst, Teufel, du kriegst Deutschland nur über meine Leiche. Amen. Das ist der Geist der Fürbitte. Halleluja. Oh, Glory. Wer ist so radikal heute Abend hier? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Lass uns wirklich eine Entscheidung der Hingabe treffen. Jeder, der in seinem Herzen hat, wirklich ein Fürbitter für seine Nation zu sein. Lass uns das wirklich in unser Herz hineinnehmen. Weißt du, ein Fürbitter zu sein heißt, dass du alles auf eine Karte setzt. Dass du alles darauf setzt, dass Jesus in deiner Nation durchkommt. Dass du alles auf die Karte Erweckung setzt. Weißt du, ein Fürbitter ist nicht einer, der ständig in YouTube recherchiert, was wieder alles für schlimme Sachen passieren und was wieder hier ist und was wieder da ist. Sondern ein Fürbitter ist einer, der einfach alles auf eine Karte setzt. Weil die Lösung wird nicht aus der Politik kommen, die Lösung wird nicht aus dem Internet kommen, die Lösung wird nicht durch irgendwelche Ideen, die irgendjemand irgendwo rumschickt, kommen, sondern die Lösung wird allein durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und durch Erweckung kommen. Amen. Halleluja. Und ein echter Fürbitter ist einer, der alles auf diese Karte setzt und der sagt, Herr, gib uns Erweckung oder wir sterben. Amen. Weißt du, das hat John Knox hat es gebetet im 16. Jahrhundert. Er hat gesagt, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Amen. Och, so viele in der Geschichte haben so ein Gebet gebetet und gesagt, Herr, gib mir Erweckung oder ich sterbe. Weißt du, das ist der wahre Fürbitter. Halleluja. Und weißt du, du musst dich jetzt nicht hier irgendwie emotional zu irgendwas hingerissen fühlen. Aber ich möchte einfach wirklich nur mit denen, die wirklich in ihrem Geist spüren, wahrscheinlich schon länger das spüren, nicht erst jetzt spontan in dieser Sekunde das zum ersten Mal spüren, vielleicht auch im Einzelfall. Aber ich möchte nicht, dass du emotional jetzt mitgerissen wirst und in 5 Tagen ist es alles vergessen, sondern ich glaube, dass Gott wirklich speziell Fürbitter ruft. Und es sind nicht alle hier im Raum in der gleichen Weise. Aber wenn du wirklich einfach schon lange diesen Ruf in Richtung wirklich entschiedenes Gebet für Erweckung in deinem Leben spürst, wenn du schon lange diese Gewissheit spürst, es gibt keine andere Chance für Deutschland oder Österreich oder die Schweiz oder Europa als Erweckung. Und dafür will ich leben und sterben. Wenn du das in deinem Herzen empfindest, dann lass uns einfach zusammen eine Minute der Weihe haben. Wenn dich das betrifft, streck einfach mal deine Hände aus. Bitte nicht jetzt einfach alle die Hände strecken, weil andere die Hände strecken, sondern tu es wirklich nur, wenn du dieses Zeugnis in deinem Herzen hast. Weil Gelübde oder Versprechen, die du vor dem Herrn abgibst und nachher nicht hältst, dann ist es schlimmer, als wenn du es nie abgegeben hättest. Ja, dann lieber nicht abgeben. Also nur, wenn du wirklich sagst, jawohl, das ist meine Sache. Ich will dafür stehen. Halleluja. Dann streck deine Hand aus. Halleluja. Und sprich mir einfach mal laut nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus, hier bin ich heute Abend. Und ich weiß in meinem Herzen, dass du mich rufst, ein echter Fürbitter zu sein. Für Erweckung. Im Riss zu stehen, für meine Nation, mit dieser Entschiedenheit zu ringen. Herr, gib meiner Nation Erweckung, oder wir sterben. Herr, ich werf mich in den Riss. Ich gebe mich hin für mein Land. Ich gebe mich hin für Erweckung. Ich gebe mich hin für den Geist der Fürbitte. Heiliger Geist, lehre mich, wie ich beten soll. Lass mich nicht von außen geleitet sein, sondern lass mich von deinem Geist geleitet sein. Lass mich nicht vom Sichtbaren geleitet sein, sondern von dir. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mein Blick ist auf dich gerichtet, Herr. Gib mir deine Gebetsstrategie. Gib mir deine Klarheit. Gib mir deine Wahrheit. Gib mir deine Integrität. Gib mir deine Selbstlosigkeit. Gib mir deine Hingabe, Jesus. So wie du dich für uns hingegeben hast. Das war der Akt der ultimativen Fürbitte. So will ich teilhaben an der Gemeinschaft deiner Leiden, sodass ich teilhabe an der Kraft deiner Auferstehung und an deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lass uns mal alle zusammen die Ehre geben, die dieses Gebet gebetet haben, aber auch die anderen, für diejenigen, die einfach sich speziell für diesen Dienst hingegeben haben. Lass uns mal alle zusammen Jesus die Ehre geben. Er ist der Sieger, er ist der Herr der Nationen. Oh! Er lenkt die Herzen der Könige wie die Wasserbäche. Halleluja! Oh, Lobpreis und Ehre sei ihm! Und ihm allein, in Jesu Namen. Oh, oh, oh. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt darfst du dir einen Platz suchen. Halleluja. Und dich bereit machen für das Wort Gottes heute Abend. Halleluja. Weißt du, ich würde dir wirklich empfehlen, auch nach diesem Wochenende, hör dir einfach all die Botschaften nochmal an. Wenn du Glory Life Schüler bist, dann hast du Zugang zum kompletten Wochenende, inklusive Lobpreis, inklusive Botschaften, alles. Wir werden zumindest einen Teil der meisten Sessions online stellen, auch kostenlos im Glory Life YouTube. Also schau da rein, hör dir einfach die Dinge nochmal an, weil da ist so viel Offenbarung an diesem Wochenende, die fließt. Du kannst gar nicht alles auf einmal aufnehmen, das ist gar nicht möglich. Aber da sind so wichtige Dinge drin für dein Leben, an die du dich erinnern solltest. Also höre das einfach nochmal an. Ich mache das immer nach so Wochenenden. Ich höre mir immer nochmal die Botschaften an, weil ich weiß, das ist wichtig für mich. Da sind so viele wichtige Sachen drin. Halleluja, die der Heilige Geist spricht. Die gehen manchmal so schnell vorbei. Du musst sie nochmal hören. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt wollen wir heute Abend, beziehungsweise wir haben heute Abend die besondere Ehre nochmal, morgen ist sie auch nochmal da, aber heute Abend eine besondere Ehre, wieder die erstaunliche Katie Sousa in unserer Mitte zu haben. Wir haben heute Mittag als Pastoren haben wir das Zeugnis von ihr gehört, im Gefängnis, wie Gott sie gerufen hat. Das ist wirklich erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich, Zeichen und Wunder. Also heute Abend wird sie nochmal eine Botschaft an uns richten und gib ihr einfach das beste Ohr, das du hast, ja. Ehre das, was du bekommst, lass es in dich reingehen und es wird dich verwandeln. Amen. Lass uns willkommen heißen, Katie Sousa. Juhu. Halleluja. Mikros. Heute Abend wird sie übersetzt von Ulrike. Halleluja. Amen. Amen. Jetzt. All right, where's my guy? Oh, okay, you're here, okay, all right. It's a girl. All right, how's everybody doing? Wie geht es euch? Ooh, we're going to talk about fire tonight. I see it already starting to burn. Ich wollte heute über Feuer sprechen, aber ich sehe schon, wie es brennt. Amen. Amen. You know the thing about becoming pillars of fire. Und das, wenn es darum geht, solche Feuersäulen zu werden. Is that the pillar of God's fire in the desert? Die Feuersäulen Gottes in der Wüste. It kept away the snakes and the animals at night. Das hat die Schlangen und die Tiere nachts ferngehalten. So when you start to burn. Wenn du also anfängst zu brennen. It's going to actually push the demonic away from you. Dann wird es das Dämonische von dir wegdrängen. Do you understand that? Versteht ihr das? Snakes and demons hate fire. Schlangen und Dämonen, die hassen Feuer. If you were going to be sentenced to hell for the rest of your life. Nun, wenn du den Rest deines Lebens in der Hölle verbringen müsstest. You'd hate holy fire too. Dann würdest du das heilige Feuer auch Amen. Hassen. Amen. Steve Swanson. You're a musical genius. Du bist echt ein musikalisches Genie. You are. You're a musical genius. Wirklich. All right, are you ready? Seid ihr bereit? Last time I was here, I talked about snakes. Ich habe geredet über Schlangen. But I'm going to bring something that I didn't speak on tonight. Aber ich möchte noch was bringen, wo ich eigentlich nicht drüber sprechen wollte. And it's about how the courts of heaven and the fire of God. Das ist über den die Gerichtssäle des Himmels und das Feuer Gottes. Drives these snakes out of hiding. Wie die diese Schlangen aus den Verstecken herausbringen. Schlangen. All right, so let me build the doctrine so you're not scared or anything. So, lasst mich jetzt hier die Lehre aufbauen. Okay. Last time I preached snakes in the United States, everybody was like this. Als ich das letzte Mal in den Vereinigten Staaten gesprochen habe über Schlangen, dann waren so alle so. So, let's hope that's not the case in Germany. Ich hoffe, in Deutschland ist es nicht so. All right. So, let's see what Jesus said about the serpent is this. Und was Jesus gesagt hat über die Schlangen. Luke 10, 19. In Lukas 10, Vers 19. He said, "Behold, I give you authority." Er sagte, siehe, ich gebe euch Autorität. "To trample on serpents and scorpions." Über Schlangen und Skorpione auf sie zu treten. "And over all the power of the enemy." Und über alle Macht des Feindes. "And nothing shall by any means harm you." Und nichts wird euch irgendwie schaden. Now, when you look at this scripture in context. Wenn ihr die Schriftstelle anschaut im Kontext. Jesus is not talking about snakes in the natural. Da spricht Jesus nicht über Schlangen. Im Natürlichen. The 70 disciples had just come back from a missionary trip. Die 70 Jünger, die kamen gerade zurück von einer Missionsreise. And they said, "Wow, even the demons submitted to us in your name." Und dann haben sie gesagt, "Wow, sogar die Dämonen, die ordnen sich uns unser in deinem Namen." And that's when Jesus said, "I saw Satan fall like lightning from the sky." Und da hat Jesus gesagt, ich habe gesehen, wie Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. "And behold, I've given you authority to trample on snakes and scorpions." Und siehe, ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. So in context, Jesus is talking about demonic spirits. Im Kontext also spricht Jesus über dämonische Geister. That manifest in the form of serpents. Die sich manifestieren in Form von Schlangen. Look, are we surprised at that? Seid ihr überrascht? The very first manifestation of a demon on the planet. Nun, die erste Manifestation eines Dämonen auf dem Planeten is Satan as a serpent in the garden. War Satan als Schlange im Garten. And then all the way in Revelations at the end of the book, und am Ende des Buches in Offenbarung, Satan is called that old serpent. Der wird Satan bezeichnet als die alte Schlange. From the beginning to the end of the Bible. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Satan and his demons, Satan und seine Dämonen, are able to manifest themselves as snakes. Können sich als Schlangen manifestieren. Don't believe me? Do you believe me? Glaubt ihr mir? You know the Bible talks about in Psalm 58:4, in Psalm 58 Vers 4. The deaf adder that stoppeth the ear. The deaf adder, the deaf snake. Da heißt es die tote die taube Schlange. That stoppeth the ear, that stops the ear. Dass das Ohr stoppt. You know that? Yeah, you got it? Yes. Okay. You know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? That snakes can actually be in your ears to block your hearing. Dass Schlangen in deinen Ohren sein können, um das Hören zu verstopfen und zu verhindern. You know, it said that there were scales that fell from Paul's eyes. Erinnert ihr euch, wie Paulus die Schuppen von den Augen gefallen sind? Where do you think those scales came from? Wo denkt ihr, kommen diese Schuppen her? Well, do you remember what Paul said about himself? Und erinnert ihr euch, was Paulus von sich selbst gesagt hat? I'm a Pharisee among Pharisees. Ich bin der Pharisäer unter Pharisäern. He was trained by the head Pharisee, Gamaliel. Und er wurde von Gamaliel getrainiert, dem Höchsten der Pharisäer. Do you remember what Jesus and John the Baptist called the Pharisees? Und wisst ihr, was Jesus und Johannes der Täufer die Pharisäer genannt hat? Oh, you brood of vipers! Oh, ihr Vipern! What does that mean? Was bedeutet das? That they were men controlled by demonic snakes. Dass das Männer waren, die von dämonischen Schlangen kontrolliert wurden. They were religious spirited men. Der religiösen Geister. Which means if we have religious spiritedness in us, das heißt, wenn wir religiöse Geister in uns haben, we can have scales on our eyes. Dann haben wir Schuppen auf unseren Augen. They prevent us from seeing in the spirit. Und sie hindern uns daran, im Geist zu sehen. And they cause us to have eye problems in the natural. Und sie verursachen auch Augenprobleme im Natürlichen. One time I was praying for a woman who had a cataract in her eye. Und ich habe mal für eine Frau gebetet, die hatte Katarakt in den Augen. A bunch of women have been praying for her for like an hour. Und da gab es schon einige Frauen, die haben bestimmt schon eine Stunde lang für sie gebetet. They said it's so much smaller. Und es ist halt so viel. But it's still there. Es ist kleiner, aber es ist immer noch da. They said, can you help us? I said yes. Kannst du uns helfen? Ich sagte ja. I walked over to the woman and I said, what's going on? Und ich ging zu der Frau und habe gesagt, was ist los? She says it's just there's just some left and it looks like a scale. Und da ist noch sowas übrig und es sieht aus wie eine Schuppe. So I said, I judge that demonic serpent scale. Und da habe ich gesagt, ich verurteile diese dämonische Schuppe von den Schlangen. And she goes like this, oh, it's gone. Oh, es ist weg. I woke up one day and there was an indentation that had formed in my breast. Und ich bin eines Tages aufgewacht und da war etwas, was sich in meiner Brust so gebildet hat. It was about as deep as my pinky finger. Das war ungefähr so tief. So I googled it to see what does that mean. Und dann habe ich gegoogelt, was bedeutet das? And the internet said it could indicate cancer. Und das Internet hat gesagt, na, das könnte für Krebs bedeuten. So the Lord told me, if you soak in fire tonight, you'll be like Paul. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, wenn du in Feuer eintauchst heute Abend, dann wirst du sein wie Paulus. When Paul took the bundle of sticks and threw it on the fire, als Paulus dieses Bündel nahm und auf das Feuer warf, it drove that serpent out of its hiding place. Dann wurde die Schlange aus ihrem Versteck rausgelockt. It bit him, but he shook it off and he was left unharmed. Und die hat ihn dann gebissen, aber hat sie wegschütteln können. So I played a fire song all night long. So ich habe die ganze Nacht so ein Feuerlied gespielt und dazu gesungen. I'd fall asleep. Ich bin wieder eingeschlafen. Then I'd get up and sing again. Und dann bin ich wieder aufgewacht, habe weiter gesungen. And then I'd fall asleep. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. And then I'd get up and sing again. Und dann stehe ich wieder auf und singe weiter. And then in the morning I saw. Und am Morgen habe ich gesehen. A serpent up on its tail striking at me. Eine Schlange, die mich beißen wollte. And I said, what is that doing, God? Und da habe ich gesagt, Gott, was macht das hier? He said, that snake is trying to get you, give you breast cancer. Und dann sagte der Herr, diese Schlange versucht dir Brustkrebs zu geben. Oh, I was so mad. Ich war so wütend. I said, oh, my husband is going to be so mad. Satan, you touched the goods. Und ich habe gesagt, oh, mein Mann wird so wütend sein, Satan. So I did what Jesus told us to do. Also habe ich das getan, was Jesus gesagt hat. I saw that serpent now. Ich habe die Schlange gesehen. That means I had dominion over it. Und dann, das bedeutet, ich habe die Herrschaft darüber. The fire had driven it out of hiding where I could see it. Das Feuer hat sie aus dem Versteck rausgebracht, wo ich sie sehen konnte. So I did a prophetic act. Ich habe also eine prophetische Handlung durchgeführt. In accordance to Mark 16. Zu Markus 16. I took up that serpent. Ich habe die Schlange aufgenommen. I pulled it off of my breast. Ich habe sie aus meiner Brust rausgezogen. I threw it in the pit and commanded it to burn. Ich habe sie in die Grube geworfen und habe geboten, dass sie verbrennt. And then I went home. I was on tour when this happened. Und ich war da on tour irgendwo, als dies passiert ist. Und dann gehe ich nach Hause. And God told me to take communion for 3 days. Und Gott hat mir gesagt, ich soll 3 Tage lang das Abendmahl nehmen. We will be taking communion tonight. Wir werden heute das Abendmahl nehmen. And as I took communion, God said, "Remember that it's fire and communion that's going to get rid of those serpents." Und als ich das Abendmahl eingenommen habe, hat der Herr gesagt, erinnere dich dran, das Feuer und das Abendmahl treiben diese Schlangen raus. Why, the fire drives the snake out of hiding. Das Feuer bringt die Schlange aus dem Versteck. But communion, aber das Abendmahl crushes its head. Zertritt seinen Kopf. Do you know why communion crushes the snake's head? Wisst ihr, warum das Abendmahl den Kopf der Schlange zertritt? Because the very first prophecy about Jesus Christ, weil die erste Prophetie über Jesus Christus, comes from Genesis 3, kommt von 1. Mose 3, where the snake had just sabotaged all of mankind, wo die Schlange gerade die ganze Menschheit sabotiert hat. And what was one of the things that, what was one of the judgments that God released against the serpent? Und was war eines der Urteile, die Gott über die Schlange ausgesprochen hat? The seed of the woman, das Same der Frau, crushes the head of the seed of the serpent, wird den Kopf des Samens der Schlange zertreten. Where did that crushing take place? Und wo hat es stattgefunden? On the cross, am Kreuz. When you take communion, what are you doing? Wenn du das Abendmahl einnimmst, was tust du? You're partaking it in remembrance of what Christ accomplished at Golgotha. Du nimmst es ein in Erinnerung an dessen, was Christus getan hat an Golgatha. So from now on, whenever you take communion, so von jetzt an, wenn immer du das Abendmahl nimmst, you need to say, "Let the crushing begin, baby." Dann sagst du, oh, lass das Zertreten beginnen, baby, baby. Fire and communion. Feuer und das Abendmahl. Fire and communion. Feuer und das Abendmahl. You can't see those snakes right now. Du kannst diese Schlangen jetzt gerade nicht sehen. But when you start decreeing fire, aber wenn du anfängst, das Feuer praying in fiery tongues, in feurigen Zungen zu beten, singing to fiery worship, feurigen Anbetung zu machen, it will drive those snakes out of hiding and you will see them. Dann werden das die Schlangen aus ihrem Versteck raustreiben und du wirst sie sehen. And then you can take the communion and crush its head. Und dann kannst du das Abendmahl nehmen und seinen Kopf zertreten. And when you take the bread of life, und wenn du das Brot des Lebens einnimmst, what does it do? Was tut es? It's living bread. Das ist lebendiges Brot. It will start pushing that snake venom out of your body. Das wird dieses Schlangengift aus deinem Körper raustreiben. Oh yeah, I said that. Ja, das habe ich gesagt. I said that. Ich habe das gesagt. And it'll start bringing your body to life. Because it's living bread. Und es wird deinen Körper wieder ins Leben bringen, weil es ist lebendiges Brot. When I went home, als ich da nach Hause ging, I started pounding communion for 3 days. Habe ich 3 Tage lang das Abendmahl genommen. Yeah, you remember any of you from the street used to go to the bar and pound down shots? Irgendjemand von euch, der noch sich dran erinnert, von früher mal auf die Straße ging in die Bar und dann so einen kurz nach dem anderen reinzieht? Now we're holy and we do it with communion. Das haben wir mit dem Abendmahl so gemacht. Just saying. Einfach so gesagt. I did that for 3 days straight. Ich habe das 3 Tage lang durchgezogen. And every night I'm in my bed. Und dann bin ich in meinem Bett. Going like this. Oh God. I had so much pain in my breast. I thought, oh, I didn't get rid of that snake. I made it mad. Ich hatte solche Schmerzen in der Brust, da habe ich gedacht, ich bin die Schlange nicht losgeworden. Ich habe sie nur wütend But gemacht. It wasn't that at all. Aber das war es überhaupt nicht. On the third day, am 3. Tag, I woke up. Bin ich aufgewacht. I went into the bathroom. Ich ging ins Bad. And my breast had completely regenerated. Und meine Brust hatte sich völlig regeneriert. What drives snakes out of hiding? Let's do a quiz. What drives a snake out of hiding? Machen wir ein Quiz. Was bringt die Schlange aus dem Versteck? Feuer. What crushes its head? Und wie kann man seinen Kopf zertreten? What drives that venom out of your body? Und was treibt das Gift aus deinem Körper? Das Brot. And regenerates your body. Und regeneriert deinen Körper. Look, you don't believe me about the venom. Look, you don't believe me about the venom. Look, I'm going to change your mind. Ihr glaubt mir nicht über das, was ich das übers Gift gesagt habe. These demonic snakes, diese dämonischen Schlangen, are able to pump, sind fähig zu pumpen, disease, Krankheiten, into your body, in deinen Körper hinein. They're able to eat, sie sind fähig your zu bones, deine, your cartilage, deine Gebeine, your joints. Deine Gelenke, alles zu fressen. Where's that in the Bible? Und wo steht es in der Bibel? What is what was the curse that came against the serpent in Genesis 3? Was war mit dem Fluch, der auf die Schlange kam in 1. Mose 3? Cursed are you. Du bist verflucht. You should go on your belly. Du musst auf deinem Bauch and eat kriechen. The dust. Und den Staub fressen. All the days of your life. Die ganzen Tage deines Lebens. What are we made of? Aus was sind wir gemacht? Staub. Did somebody just say ay ay ay? Ay ay ay. Look, I've seen stuff that would blow your mind. Ich habe Sachen gesehen, die sprengen dein Verständnis. I had a lady who was bone on bone in her knees. Ich hatte eine Frau, da war im Knie nur noch Knochen auf Knochen. As soon as I pulled the serpent off of her, und sobald ich die Schlange rausgezogen habe, okay, her cartilage regenerated, ist dieses Knorpel wieder zurückgekommen. And she was running up and down the stairs screaming. Und sie lief die Treppe hoch und runter, hat geschrien, she was totally healed. Weil sie war völlig geheilt. I pulled a serpent off a woman's breast one time. Und ich habe einmal eine Schlange aus der Brust einer Frau rausgezogen. And I commanded her body. Und ich befahl ihrem Körper, to vomit out the venom of that cancer. Das Gift von diesem Krebs auszuspeien. While I was serving her communion. Während ich ihr das Abendmahl gedient habe. She texted me every day for 5 days after. Hat mir geschrieben, ja, 5 Tage lang. She said the tumor has shrunk. Und sie hat gesagt, der Tumor ist geschrumpft. It was as big as my hand. Das war so groß wie meine Hand. As hard as a rock. Und so hart wie ein Felsen. She said the tumor is shrinking every day. Und sie sagt, der Tumor schrumpft jeden Tag. The flesh is turning from dead and gray to pink and fresh. Und das Fleisch ändert sich von grau und tot zu rosa und lebendig. And a yellow runny liquid is draining out of my breast. Und so ein gelbes Flüssigkeit, die fließt raus aus meiner Brust. Sounds like snake venom to me. Das klingt für mich so wie Schlangengift, oder? Look, I'm not saying it's a literal snake's venom, but they are able to put disease inside of you that manifests in different forms like cancer. Nun, diese Schlangen, die sind fähig, Krankheiten in dich hineinzulegen, die sich manifestieren durch Dinge wie zum Beispiel Krebs. I had a guy that had cancer 3 different times in 3 different areas of his body. Ich hatte mal einen, der hatte 3 verschiedene Sorten von Krebs an 3 verschiedenen Stellen in seinem Körper. When pain or disease moves around the body, wenn Krankheit und Schmerz im Körper so rumwandert, it's usually a snake. Dann ist es normalerweise eine Schlange. When he came to see me, he had it in his lymph nodes in his neck. Und als er kam zu mir, da hat er es in seinen Lymphknoten an seinem Nacken. He had large knots on his neck. Und er hatte da richtig dicke Knoten. I said, that's a snake. Und ich habe gesagt, das ist eine Schlange. He's like, what? Was? I said, it's a snake. Ich habe gesagt, ja, eine Schlange. I said, I want you to go home and soak in a fire song all night long. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich möchte, dass du nach Hause gehst und die ganze Nacht in einem Feuerlied soakst, also dich eintauchst. And then I said, then that fire is going to drive that snake out hiding where you can see it. Dann sagte ich, und dann wird dieses Feuer die Schlange aus dem Versteck rausbringen, wo du sie sehen kannst. He was driving to the meeting the next day. Und am folgenden Tag kam er zur Veranstaltung. And they're listening to a fire song on the stereo in the car. Und im Auto haben sie schon so ein Feuerlied gehört. And suddenly in the spirit he saw it. Und plötzlich im Geist hat er es gesehen. A snake came out of his neck, turned around and stared him in the face. Und da kam eine Schlange aus seinem Nacken und schaute ihm direkt ins Gesicht. Pulling the snake out, his wife is all, oh, Jesus! He comes to me and said, I got the snake. Und dann kam der zu mir und sagte, ich hab die Schlange. I said, okay, now we're gonna feed you communion. Okay. And your body is going to vomit out that venom. Okay, und jetzt wirst du das Abendmahl bekommen und dein Körper wird dieses Gift ausspucken. So I'm stuffing communion in his face. Ich stopfe ihm das Abendmahl ins Gesicht and I'm like, hinein. The head of the snake is being crushed and the venom is coming out. Und your body's coming back to life. Sag, die Schlange, die wird jetzt zertrümmert und das Gift kommt raus und dein Körper geht wieder ins Leben zurück. And he's like, and then he goes under the power. Und dann fällt er unter der Kraft. He's laying on the ground and he goes like this. Und er liegt am Boden und macht so. So I'm thinking, oh, I put too much bread in his mouth. He's choking on it. Und ich dachte, oh, ich habe ihm zu viel Brot reingestopft und er erstickt jetzt. Listen, are you choking on the communion? Und da habe ich gesagt, oh, erstickst du jetzt am Abendmahl? He goes, no. Nein. Something in my neck is draining down my throat. Nein, da ist irgendwas, das kommt da runter. He says, it tastes like chlorine. Und es schmeckt wie. The tumors in his neck were draining. Und die Tumore in seinem Nacken, die haben sich aufgelöst und getropft. I know this sounds weird. Ich weiß, das klingt wirklich strange. But it's real. Aber es ist real. 100%. 100%. I went into a meeting once. Und ich war mal in einer Veranstaltung. And I walk in the door. Und ich gehe so die Tür rein. And one of the ushers. Und einer der Ordner. Is moving chairs around. Der hat also die Stühle rumgestellt. He's got his hand up here like this. Und er hatte hier so seine Hand. And he's moving the chairs with one other hand. Und mit der anderen Hand hat er so die Stühle bewegt. And I walk up to him. I'm like, what's up? Und er sagt, was ist los? He goes, oh, this. Und ich sag, oh, das. I've got gout. I've had it for years. 20. Ich habe 20 years. Gicht und das habe ich schon über 20 Jahre. And arthritis. Und Arthrose. He said, I can't move my hand. Kann meine Hand nicht bewegen. I'm in excruciating pain. Und es ist wirklich ganz schlimmer Schmerz. And there's all these knots on. See, there's knots on und my arm. Sind so die ganzen Knoten auf meinem Arm. I said, wow, yeah. I said, that's because you have a snake wrapped around your arm. Da ist vielleicht eine Schlange um deinen Arm. And he was like, what? Er sagt, du was? And I'm like, yeah, you want to get rid of it? Ja, möchtest du sie and loswerden? And he's like, yeah. Er sagt, yeah. So we walk over and I judge the snake, I put fire on it and I pull it off. Wir gehen also auf die Seite und ich verurteile die Schlange. Take up serpents, hello. Ich schicke Take Feuer up serpents. Auf sie und ich ziehe sie raus. And then he goes, oh, wow, I can move my hand. It goes, the pain just went down like 50%. Dann sagt er, oh, ich kann meine Hand wieder bewegen. Der Schmerz ist 50% weniger. I go, so, okay, 50%. That means there's still something else we need to do. Und dann ich sag, 50%, dann ist immer noch was wir tun sollen. He said, these knots, they really hurt and they're still there. And I said, those aren't knots. Und diese Knoten, die sind immer noch da und tun weh. Ich habe gesagt, das sind keine Knoten. He said, yeah, they're arthritis. Ja, das ist Arthritis. I said, no, they're not. They're snake venom. Nein, das ist Schlangengift. I said, I'm going to feed you communion. We're going to command it to drain out of your body. Und wir werden dir dieses Abendmahl geben und befehlen, dass das Gift aus deinem Körper rausgeht. So I'm feeding him communion. So, ich gebe ihm das Abendmahl. He's eating it and I'm commanding his body to vomit out that arthritis, the venom of the serpent, the arthritis. Und ich befehle seinem Körper, dass er das Gift rausspuckt. I know I'm going to get a theological lecture from pastor when this is over. Ich weiß, ich werde einen theologischen Vortrag bekommen vom Pastor, wenn es vorbei ist. The man knows his Bible, right? Der Mann kennt seine Bibel. So, and then I have to go preach. And the next day, that guy comes back. Und am nächsten Tag kommt der Mann zurück. All the lumps are gone. All diese Knoten sind weg. All the arthritis is gone. Alle Arthritis ist verschwunden. All the pain is gone. Der ganze Schmerz ist weg. And he can totally move his hand. Und er kann seine Hand völlig normal bewegen. By the way, any miracle I talk about, übrigens jedes Wunder, über das ich spreche, I actually do have them on video. Ich habe sie auf Video. Every one of them. Jedes Wunder. We just didn't have time to translate them all into German. Wir hatten nur nicht Zeit, die alle in Deutsch zu übersetzen. So, but they are available if you ever doubt that I'm telling the absolute truth. Aber wenn ihr jemals zweifeln solltet, dass ich die Wahrheit sage, ihr könnt die Videos anschauen. So what drives serpents out of hiding? Nun, was bringt die Schlange aus dem Versteck? What crushes the head of the serpent? Was zertrümmert seinen Kopf? What causes your body to vomit out that venom? Und was sorgt dafür, dass dein Körper das Gift wieder ausspuckt? What causes your body to regenerate? Und was sorgt dafür, dass dein Körper wieder regeneriert? Living bread. Das lebendige Living bread. Brot. Amen? Amen. Okay. Just checking. Ich habe nur prüft, ob ihr es habt. You know, we can also take snakes to court. Wir können Schlangen auch vor Gericht bringen. How many of you know about the courts of heaven message? Wie viele von euch wissen über That's die it? Gerichtssäle des Raise your hand really high. Let me see. Okay, well the rest you're going to have to catch up. Nun, ihr müsst es aufholen, die But es I just want to prove kennt. It. Luke 10:19. We're going to go back to that. Lukas 10:19. Where Jesus said, "Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions." Was heißt, ich siehe, ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über die ganze Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. That word authority is the Greek word exousia. Und das Wort Autorität ist das griechische Wort exousia. Let's see if they can say it. Exousia. Exousia. Exousia. What does it mean? Und was bedeutet das? It means the power of judicial decisions. Das heißt die Kraft von Gerichtsentscheidungen. Meaning Jesus has given you. Das heißt Jesus hat euch the power die Kraft gegeben, die Macht to release a judicial decision against these snakes. Eine Gerichtsentscheidung freizusetzen gegen diese Schlangen. Why would he do that? Weshalb würde er das tun? Because these serpents are constantly accusing you of stuff. Weil die Schlangen dich ständig anklagen wegen irgendwas. And then they use those accusations in order to come and wrap around your life. Und dann benutzen sie diese Anklagen, um sich um dich herumzuwickeln. Like what do they accuse you of? Und wessen klagen sie dich an? They'll accuse you of being religious spirited. Sie klagen dich an, dass du religiösen Geist hast. So they can put scales on your eyes. Dann können sie Schuppen auf deine Augen legen oder in deine Ohren etwas stopfen. They accuse you of being prideful. Oder sie klagen dich an, dass du stolz bist. Because Leviathan, denn weil Leviathan, that twisting, fleeing serpent, diese Schlange, is the king of the children of pride. Ist der König der Stolzen. They accuse you of doing things with your money. Oder sie klagt dich an, irgendwas mit deinem Geld zu machen. So that Python can wrap himself around your gains and squeeze out your monetary gains. So dass Python sich um deine Gewinne rumschlängeln kann und deine Gewinne ersticken kann. They accuse you of speaking cursed and bitter words. Oder sie klagen dich an, dass du Flüche sagst oder bittere Wörter. Because Romans 3 says, the poison of a snake is under the lips. Weil in Römer 3 heißt es, das Gift der Schlange ist unter den Lippen, whose mouth is full of bitterness and cursing. Von dem, dessen Mund voller Bitterkeit und Fluchen ist. They're always looking for an opening. Sie suchen immer für eine Öffnung. That's why you have to go into the court of heaven to decree, you know what? I sinned, I'm under the blood and I'm righteous in Christ. Deswegen musst du zum Gerichtssaal des Himmels gehen und sagen, ja, ich habe gesündigt, aber ich bin unter dem Blut Jesu. Ich bin jetzt in der Gerechtigkeit Jesu. So you can't accuse me anymore. Du kannst mich nicht länger anklagen. Now don't get me wrong. If you have been cursing and you are bitter and you are prideful, you need to repent. Nun versteht mich nicht falsch, wenn ihr geflucht habt, wenn ihr bitter wart und all diese Dinge getan habt, müsst ihr natürlich Buße tun. Because otherwise it will be like a magnet to a snake. Denn sonst wird es wie ein Magnet sein für eine Schlange. And they'll have the legal right to attack you. Und dann haben sie auch das legale Recht, dich anzugreifen. But you also have to know who you are in Christ, the snake hunter. Aber du musst auch wissen, wer du bist in Christus, der Schlangenjäger. Christ is the number one snake hunter. Christus ist der Nummer eins Schlangenjäger. And you're righteous in him. Und du bist gerecht in ihm. Okay, so let's just do a fast thing. To say, Lord Jesus. Ja, Jesus. If I've been using my mouth, wenn ich meinen Mund benutzt habe, to speak bitter cursing words, um bittere verfluchende Worte zu sagen, I repent. Ich tue Buße. Because I will not let my words, denn ich möchte nicht zulassen, dass meine Worte be a magnet to a snake, ein Magnet werden für Schlange. And Lord Jesus, und Herr Jesus, if I've been prideful, wenn ich stolz war, having to have the last word, und immer das letzte Wort haben musste, thinking I'm all that in a bag of chips. Oops. I don't know if that translates very well into German. Try it. Thinking I'm all that in a bag of chips. You guys don't say that here? No. Oh man. Yeah. They're processing it. Thinking I'm all that, und all dies zu denken. My ideas are better. Repeat after me. Yeah. Und meine Gedanken sind besser. And my ideas are better than everybody else. Meine Ideen sind besser als die von jedem anderen. That I always direct the conversation towards myself. Und ich ziehe das Gespräch immer auf mich. Thinking everybody else's doctrine is wrong and mine is right. Und denke, dass die Doktrin von allen anderen falsch ist, aber meine ist richtig. For any pride I have. Ich tue Buße für jeden Stolz, den ich habe. That's in common with Leviathan. Und das zusammenhängt mit Leviathan. And Lord, I repent. Und Herr, ich tue Buße. Lord, I repent. Ich tue Buße. For anything in my life. Für alles in meinem Leben. That's snake-like. Das irgendwie wie eine Schlange ist. In Jesus name. Im Namen Jesus. I witness in the court of heaven. Und ich gebe Zeugnis in den Gerichtssaalen Gottes. That every sin is already under the blood. Dass jede Sünde schon unter dem Blut ist. And through Christ's righteousness. Und durch die Gerechtigkeit Christi. I'm acquitted of all charges. Bin ich von allen Anschuldigungen freigesprochen. I'm under grace. Ich bin unter der Gnade. Not the law. Nicht unter dem Gesetz. And when my sin increases and abounds, und wenn ich sündige, dann wird sie größer. Grace superabounds. Dann wird die Gnade super groß. So I ask this court, so ich bitte dieses Gericht, to pull out the records, dann pull out the files, the records, the files. Die Files oder die was auch immer, die Akten zu streichen. Of every accusation that's against me, von jeder Anklage, die gegen mich kommt, and cover it with the blood, und es mit dem Blut Jesu bedeckt, and cover it with grace, und mit Gnade bedeckt, and cover it with righteousness, und mit Gerechtigkeit bedeckt, and I am, und ich bin free, frei from this weapon, von dieser Waffe, of the serpent, von der Schlange, that's been forged against me, die gegen mich geformt wurde. As every charge, wie jede Anklage, has been nailed to the cross, an das Kreuz genagelt wurde, where Jesus crushed the head, wo Jesus den Kopf zerschlagen of the hat, serpent, der Schlange, in the name of Jesus, im Namen Jesus. Now say this, and I release my exousia authority against every snake. Und ich setze frei meine Exousia-Autorität gegen jede Schlange. I release the power of judicial decisions. Und ich setze die Kraft frei von legalen Entscheidungen, that Jesus gave to me, die Jesus mir gegeben hat, to buy bind these serpents, um diese Schlangen zu binden, and cast them out, und sie rauszutreiben. I bind them, ich binde sie, and I cast them out, und ich jage sie raus. By judicial decree, durch ein Gerichtsurteil. Come on, I bind them, ich binde sie, and I cast them out, und ich jage sie raus. By judicial decree, durch ein Gerichtsurteil. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Thank you, Lord. Let's give God a praise. Okay, so let's talk about fire some more, because we're about to go into that, and then we're going to take communion and all that. When you do, you remember the story of John the Baptist? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Johannes dem Täufer? In Matthew 3. In Matthäus 3. And he's baptizing people in the Jordan. Und er tauft Leute im Jordan. And along come the Pharisees. Und dann kommen die Pharisäer. And remember what he calls them? Und erinnert ihr euch, was er sie nennt? Oh, you brood of vipers. Ihr Vipernbrot. Okay. What does he say to them that is their he judges the Pharisees for them being controlled by these snakes. Also er verurteilt die Pharisäer, weil sie von diesen Schlangen kontrolliert werden. He's saying, come forth with repentance. Kommt vor mit Buße. The axe is at the root of the tree. Die Axt an die Wurzel des Baumes zu legen. And every tree that does not produce good fruit, und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, will be thrown into the fire. Wird in das Feuer geworfen. Then he said, one who's coming, und dann sagte der, der kommt, whose sandals I'm not worthy to tie, und ich bin nicht würdig, seine Sandalen zu schließen, he will baptize you with the Holy Spirit and der wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. He will separate the chaff from the wheat, und er wird den Weizen vom Spreu trennen. And he'll burn up the chaff with unquenchable, und er wird das Spreu verbrennen mit Feuer. Fire burns up the chaff inside of you. That is like acting like a magnet to snakes. Und Feuer verbrennt das ganze Spreu in euch, das eigentlich wie ein Magnet war für Schlangen. Did you hear what I said? Habt ihr gehört? Remember, when you're a pillar of fire and you're burning, wenn du eine Feuersäule bist und du brennst, snakes don't come nowhere near you. Dann kommen die Schlangen dir nicht mehr in die Nähe. They hate fire. Sie hassen Feuer. So when you're constantly asking for the Holy Spirit, wenn du ständig betest, dass der Heilige Geist to baptize you, dich tauft with fire, mit Feuer, all the chaff inside of you, dann wird der ganze Spreu in dir burned up, rausgebrannt. And then those snakes, und diese Schlangen, won't have any legal right to come and attack you. Die haben dann kein legales Recht mehr zu kommen und dich anzugreifen. Versteht ihr das? We have to burn with fire. Wir müssen brennen mit Feuer. The more we burn with fire, je mehr wir brennen mit Feuer, the more we go to the Holy Spirit, je mehr wir zum Heiligen Geist and gehen, say, baptize us with fire, und sagen, tauf uns mit Feuer, the more we're going to drive those snakes off of us, umso mehr werden wir diese Schlangen von uns wegjagen, to where we can see them, so dass wir sie sehen können, and then they won't be able to come back, und dann werden sie nicht fähig sein, zurückzukommen, because you become a pillar of burning fire, weil du dann eine Säule von brennendem Feuer wirst. Do you understand? Versteht ihr das? Remember who he's talking to in that story. Erinnert ihr euch, an wen er spricht in dieser Geschichte? Zu wem er spricht? He's talking to men who he called brood of vipers. Er spricht zu Männern, die er Vipernbrut, Schlangenbrut nennt. He's saying, you guys are controlled by snakes. Und er sagt, ihr werdet von Schlangen beherrscht. But if you'd only humble yourself, aber wenn ihr euch nur demütigen würdet and receive a baptism, und eine Taufe empfangen of Holy Spirit and fire, würdet, im Heiligen Geist und im Feuer, then you could be de-snakeified. Dann würdet ihr von den Schlangen befreit. Let's practice that for a second. Lass uns das mal praktizieren. Just for a second. Gerade eine Sekunde. I want you to start bubbling up with your fiery tongues. Ich möchte, and then ask the Spirit of the Lord to come and baptize you with the next level fire. Go. Let's start praying in tongues. Go. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, burn us with fire, baptize us with fire, Holy Spirit, cause us to be pillars of fire. God. Burn up the chaff with holy fire, God. More fire, God. More fire, God. More fire, God. More fire, God. Baptize us, Holy Spirit. Baptize us, Holy Spirit. Baptize us, Holy Spirit. Baptize us, Holy Spirit. Lay your hands on your neighbor and decree fire on them. Go. Lege deine Hand auf deinen Nachbarn und erkläre Feuer über ihm. Come on, lay your hands on your neighbor. Lege Hand auf deinen Nachbarn. Call out for a baptism of fire. Und ruf ein Feuertaufe hervor. Command them to burn. Command them to burn. Befehle, dass es brennt. Command their chaff to be burnt up. Befehle, dass der Spreu verbrennt. With unquenchable fire. Go. Dass es mit Feuer verbrannt wird. Every time you're doing this, you're driving snakes out. Und jedes Mal, wenn du das tust, dann treibst du die Schlangen raus. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Drive those snakes out with fire. Treib diese Schlangen raus mit Feuer. Fire! Feuer! Fire! Feuer! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Holy Spirit, fire! Heiliger Geist, Feuer! Holy Spirit, fire! Holy Spirit, fire! Holy Spirit, fire! Holy Spirit, fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Je mehr du brennst, the more those snakes are going to dislodge and come off of you. Umso mehr werden diese Schlangen von dir weg. And run for their life. Und dann rennen sie um ihr Leben. Do you get my drift? Oh. Do you catch my wave? Do you know what I'm saying? Ihr wisst, was ich sage. Let's Let's look at another person in the Bible. Lass that was walking. Go ahead. Noch eine andere Person in der Bibel anschauen. That was walking around carrying a snake for decades. Die Jahrzehnte eine Schlange mit sich rumtrug. And didn't know it. Und es nicht mal wusste. Who is that person? Wer ist diese Person? That person is Moses. Das war Mose. Do you remember where Moses grew up? Wisst ihr, wo Mose aufwuchs? He grew up in Pharaoh's household, right? Im Haushalt von Pharaoh's household. Im Pharao sein Haushalt. He was a young prince of Egypt. Er war ein junger Prinz von Ägypten. He was a war captain, a war general. Und er war ein Feldherr. For the armies of Pharaoh. Für die Armee von Pharao. As a young prince growing up in Pharaoh's household. Und als junger Prinz, der aufwuchs im Haushalt von Pharao. He not only got all the benefits of being a prince. Hatte er nicht nur alle Vorteile, ein Prinz zu sein. He was also given the highest education in Egypt. Er hatte auch die höchste Bildung bekommen, die es in Ägypten gab. The Egyptians knew the importance of education. Die Ägypter kannten die Wichtigkeit von Bildung. They understood that the smarter their population was, the stronger the nation would be. Weil sie wussten, je schlauer oder je gebildeter die Bevölkerung ist, umso stärker ist die Nation. According to all of the scrolls and books found in the libraries of Egypt, und nach den ganzen Schriftrollen und Büchern, die man in der Bibliothek von Ägypten gefunden hat, one of the most important parts of the Egyptian education system, war einer der wichtigsten Teile von dem ägyptischen Bildungssystem, was to teach their citizens about all the different gods that they worshipped, war die Lehre über die verschiedenen Götter, die sie anbeteten. That means that Moses, das bedeutet, dass Moses learned all about the Egyptian gods, alles kannte über die ägyptischen Götter, including the ruling power in Pharaoh's household, inklusive die herrschende Macht im Haushalt von Pharao. What god was that? Und welcher Gott war das? It was a serpent, the cobra named Wedget. Das war eine Schlange, eine Kobra mit Namen Wedget. The Wedget serpent was the ruling protecting spirit in Pharaoh's house. Und diese Schlange war der herrschende, schützende Geist im Haushalt von Pharao. The Wedget, the serpent, und diese Schlange gave Pharaoh his authority and power. Gab Pharao seine Autorität und seine Macht. Now look, this is not my opinion. Das ist nicht meine Meinung. If you read the Amplified Classic Version, wenn ihr lest in der Amplified Classic Version of Exodus 4:3, 2. Mose 4:3. It says this. Da heißt es das. This is when Moses was up on the mountain meeting with God in front of the fiery bush. Als Mose auf dem Berg war und Gott begegnete, says, durch den brennenden Busch. Moses cast the rod on the ground, and when he did so, it became a serpent. Und da heißt es, Mose, der warf den Stecken auf den Boden und er wurde zu einer Schlange. And the Amplified Bible adds this. Und in der Amplified Version heißt the es, symbol. Das Symbol of royal and divine power von königlicher und göttlicher worn Kraft on the crown of Pharaoh, getragen an der Krone von Pharao. Right there the Bible says it. So heißt es in der Bibel. That the symbol, das Symbol, the spirit, der Geist, that gave Pharaoh his divine power and royal power, dieser Geist, der Pharao seine Macht und Kraft gab, was the cobra, war das die Kobra, which Pharaoh wore on his crown. Und Pharao trug dieses Symbol auf seiner Krone. Now when Moses grew up in Pharaoh's household, und Mose, der in diesem Haushalt groß wurde, guess what spirit he had to learn how to worship. Ratet mal, welchen Geist er lernen musste anzubeten. The Wedget. The Cobra. Die Kobra. Because it was the ruling power in Pharaoh's household where he grew up. Weil das war die herrschende Macht in Pharaos Haushalt. He was taught all about that serpent. Und er wusste alles über diese Schlange. He had to bring sacrifices to that serpent. Und er musste ihr Opfer bringen. He had close encounters with that serpent. Und er hatte Begegnungen mit dieser Schlange. When that happens, und als das geschah, you pick up something that you don't even know you're carrying. Nun, da hat man irgendwas aufgehoben, I'm telling man you right now, I'm going to prove it to you. Nicht mal wusste, dass man's trägt. That because Moses was put through that rigor of having to worship a serpent when he was in Pharaoh's house. Nun, weil Mose dieses durchmachen musste, dass er diese Schlange anbeten musste. He picked up that serpent and he was carrying it around for decades. Hat er diese Schlange aufgenommen und hat sie Jahrzehnte mit sich rumgetragen. And he didn't know it. Und er wusste es nicht. Because snakes are masters of camouflage technology. Weil Schlangen wirklich Meister der Tarnung sind. Okay, now I'm going to prove it to you. What happens? Moses murders an Egyptian. Gut, Mose, der ermordet dann einen Ägypter. He runs for his life into the desert. Und er rennt dann in die Wüste um sein Leben. Where he lives for many, many years as a shepherd. Und er lebt da als Hirte viele, viele Jahre. And one day while shepherding the sheep. Und eines Tages, als er die Schafe hütete, he looks up on the mountain, schaut auf den Berg, and he sees a bush, und er sieht da einen Busch, that's burning with fire, der brennt, but it's not getting burned up. Aber er wird nicht verzehrt. Now he's seen other bushes burning. Nun, er hat schon andere Büsche gesehen, die brennen. Lightning strikes, setting bushes on fire is common in the desert. Ich meine, in der Wüste ist es üblich, wenn der Blitz einschlägt, dass er dann in so Büsche einschlägt und sie verbrennt. But this bush wasn't being incinerated. Aber dieser Busch, der wurde nicht entzündet. It just was burning. Der hat einfach nur gebrannt. Without burning up. Ohne zu verbrennen. So he turned aside to see what that thing was. Also er ging auf die Seite und hat geguckt, was das ist. And as he approached, the voice of the Lord said, "Take off your shoes, Moses. This is holy ground." Und als er sich dem nähert, sagt Gott zu ihm, "Zieh deine Schuhe aus, Mose. Das ist heiliger Boden." And he encountered God. Und er begegnet Gott. And God began to commission him on the mountain. Und Gott beginnt ihn zu beauftragen dort auf dem Berg. Saying, "I've heard the cry of my people." Und sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. "I'm going to send you to Egypt." Ich werde dich nach Ägypten senden. "You're going to free them from their slavery to Egypt and the Pharaoh." Du wirst sie freisetzen aus der Sklaverei. So God is commissioning Moses to deliver millions of people from control of the snake king Pharaoh. Also Gott gibt Mose den Auftrag, Millionen von Menschen freizusetzen von der Herrschaft dieser Schlange. And as God said these things to Moses, und als Gott diese Dinge zu Moses sagt, he didn't believe him. Hat es nicht geglaubt. He's like, no. If I go tell my people that you sent me, they won't believe me. Da hat er gesagt, nein, wenn ich zu meinem Volk gehe und sage, du hast mich gesandt, dann werden sie mir nicht glauben. I can't speak. Ich kann nicht sprechen. And God, okay, so let's go to the scriptures now. Lass uns zur Schrift zurückgehen. So let me first ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Why did God meet Moses on the mountain in the form of a fiery bush that did not burn up? Warum ist Gott Mose auf dem Berg begegnet in Form eines brennenden Dornbusches, der nicht verzehrt wurde? Don't you know that God doesn't just pick a sign out of a hat? Wisst ihr, dass Gott nicht einfach nur so ein Zeichen aus dem Hut zaubert? He doesn't just say, "Well, today I'll bring a rainbow." And, er sagt nicht, "Oh, heute mache ich einen tomorrow Regenbogen." I'll part the sea. Und morgen werde ich das Meer teilen. He always picks specific signs and wonders for specific reasons. Und er wählt immer spezielle Zeichen und Wunder aus speziellen Gründen so aus. Why did God meet Moses up on the mountain through a fiery bush that was burning? But not burning up. Warum begegnet er Mose auf dem Berg durch einen Dornbusch, der brannte und nicht verbrannte? Because God knew. Weil Gott wusste, that Moses was carrying around a serpent, dass Mose eine Schlange mit sich rumtrug, that he picked up in Pharaoh's house, die er in Pharaos Haus aufgenommen hat. And he didn't know it. Und er wusste es nicht. And now God was about to send Moses against Pharaoh, und Gott wollte Mose schicken gegen Pharao, the snake king, den Schlangenkönig. And you can't win a battle against something if you have something in you that's in common with the battle. Und du kannst nicht eine Schlacht gewinnen gegen etwas, von dem du einen Teil in dir auch hast. How can you deliver Israel? Wie kannst du Israel befreien? From slavery to Egypt. Von der Sklaverei in Ägypten. And the snake king. Und von dem Schlangenkönig. If you're carrying around a snake. Wenn du eine Schlange mit dir rumträgst. But fire. Aber Feuer. Drive snakes out of hiding. Feuer bringt die Schlangen aus ihrem Versteck. This is why deshalb God didn't just pick a sign out of a hat. hat Gott nicht einfach nur so ein Zeichen aus dem Hut gezaubert. He specifically chose. Er hat ganz speziell ausgewählt. To meet Moses on the mountain with a fiery bush. Moses auf dem Berg zu begegnen in einem brennenden Dornbusch. Because he needed to drive that snake out of hiding. Weil er musste diese Schlange aus dem Versteck herausbringen. To where Moses could see it. Dass Mose es sehen konnte. Then Moses could take down the snake king Pharaoh. Und dann konnte Mose den Schlangenkönig Pharao besiegen. Let's look what happened. Ready? Und was ist dann passiert? This is chapter 4 of Exodus, verse 1. Das ist Kapitel 4 von 2. Buch Mose. And Moses answered God and said, "But behold." Und Mose sagte zu Gott. They will not believe me or listen to my voice. Sie werden mir nicht glauben, auch nicht auf meine Stimme hören. For they will say, "The Lord has not appeared to you." Weil sie sagen, Gott ist dir nicht erschienen. And then the Lord says this, "What is that in your hand?" Und dann sagt Gott zu ihm, was ist in deiner Hand? And Moses said, "A rod." Und Moses sagte, einen Stock, ein Stab. Okay, now stop right there. Okay, lass uns einmal anhalten. Do you think God didn't know what was in Moses' hand? Glaubst du, Gott wusste nicht, was Mose in der Hand hatte? God didn't even pay attention to Moses' protests of "They won't listen to me." Und Gott hat nicht mal auf Moses Protest geantwortet oder reagiert, dass sie ihm nicht zuhören würden. Rather, he turned the conversation totally a different direction and said, "What is that in your hand?" Er hat das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt und hat gesagt, was hast du da in der Hand? Obviously, God knew what was in Moses' hand. Gott wusste natürlich, was Mose in der Hand hatte. He asked Moses that because he wanted to know if Moses knew what he had been carrying around in his hand for 20 years. Aber er hat ihn deshalb gefragt, weil er wollte wissen, ob Mose wusste, was er 20 Jahre lang in der Hand gehalten hatte. Schlangen. And how does Moses answer God? Und wie hat Mose Gott geantwortet? He says this, "It's a rod." Er sagt, es ist ein Stock. And God says this to him. Und Gott sagt zu ihm, "I'll wait till you're not distracted." Ich warte, bis ihr nicht abgelenkt seid. Thank you, Wufi. Danke, Wufi. So God says, "What's that in your hand?" Gott sagt, was hast du in der Hand? Moses said, "It's a rod." Moses sagt, es ist dein Stab. And the Lord says this. Und der Herr sagt folgendes. "Now cast it down on the ground." Wirf es auf den Boden. And when Moses did. Und als Mose das tat. Cast the rod down. Er hat den in front of that fiery bush. Stab auf den Boden geworfen. It says this, vor diesem brennenden Dornbusch. And I'm reading from the scripture. Und ich lese aus der Schrift. And he did so. Und dann tat es. And it became. Und es wurde. What it really was. Was es wirklich war. A serpent. Eine Schlange. The symbol of royal and divine power worn on the crown of Pharaoh. Das Symbol der royalen and Moses Macht fled auf der Krone Pharaos. Und Mose floh. Do you understand? Versteht ihr? Snake is a master of camouflage technology. Eine Schlange ist Meister der Tarnung. That snake had been camouflaging itself as a rod. Und diese Schlange hat sich als ein Stab, a shepherd's rod, als ein Hirtenstab getarnt. See, the fire drove that snake out of hiding. Das Feuer brachte diese Schlange aus dem Versteck. When he threw that rod down in front of that fiery bush, it became what it already was, a serpent. Und als er diesen Stab dahin warf, and the Bible even goes to say, the snake that was on the crown of Pharaoh, that it was the snake that Moses had picked up all those years ago in Pharaoh's household. Dann wurde dieser Stab zu dem, was er die ganze Zeit schon gewesen war, eine Schlange, die Mose in Pharaos Haushalt aufgefangen hatte. The fire had to drive it out so that Moses could be free of the serpent so that he could then take down the snake king. Und das Feuer musste die Schlange rausbringen, damit Mose frei werden konnte von der Schlange, damit er diesen Schlangenkönig niedermachen konnte. It says that Moses fled from it. Aber Moses floh. Why? Because he didn't have any dominion over that snake that whole time. Warum? Weil er keine Herrschaft hatte über diese Schlange die ganze Zeit. What happened was, in front of that fiery bush, aber vor diesem feurigen Busch, he was getting baptized by the Holy Spirit fire. Und er wurde getauft durch das Geist, and Feuer des Geistes. In his soul, und eine ganze Spreu in seiner Seele burned up too. Wurde auch verbrannt. That's why God says, "Now reach out your hand and take it by the tail." Deshalb hat Gott gesagt, streck deine Hand aus und nimm sie am Schwanz. You never grab a snake by the tail. Du nimmst nie eine Schlange am Schwanz. It'll swing around and bite you. Sondern sie dreht sich dann und wird dich beißen. Aber Gott wollte hier etwas beweisen. He's saying, now you've been delivered of that snake. Und sagte, jetzt bist du befreit von dieser Schlange. Now you have dominion over it. Jetzt hast du Herrschaft über sie. So much so you can pick it up by the tail. So ich zeige dir, du kannst sie anfassen am Schwanz. Und er nahm sie am Schwanz. And it became the rod. Und es wurde zu einem Stecken. But this time it was the real rod of power. Aber diesmal war es der wirkliche Stab der Macht. The rod that would call down the plagues on the Egyptians. Der Stab, mit dem er die Plagen über die Ägypten ausrufen konnte. The rod that would part the Red Sea. Mit dem er das Rote Meer teilen konnte. The rod that would strike the rock and water would come out. Wo er den Felsen schlagen konnte, damit Wasser rauskommt. See, you're gonna get de-snakeified. Man wird von Schlangen befreit. Then you can go deliver God's people from the control of the snake king Pharaoh. Und dann kann man Gottes Volk befreien von der Kontrolle eines Königs, der Schlangen dient. And you will finally have the real rod of power. Und dann hast du den wirklichen Stab der Autorität. That will be able to do signs and wonders. Dass du Wunder und Zeichen tun kannst. All because you got saturated with fire. Weil du voller Feuer bist. Everybody say fire. Jeder sagt Feuer. Fire. Feuer. Fire. Feuer. Fire. Feuer. Fire. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. What is it? Koya? Koya. Feuer. Feuer. Feuer. Oh, I can do that. Feuer. Ja. Yeah. Good. I'm German now. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Und go, Feuer, Feuer, come on. Do Nehmt it, euch an it, der Hand und ruft Feuer. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Snakes be a running. Schlangen hauen ab. How do you say bye bye, Schlangen? Tschüss, Schlange. Tschüss, Schlangen. Ciao, Schlangen. Ciao, baby. Ciao. We're going to have Steve come up pretty soon here. All right, now, we're going to do one little thing here. Wir machen noch Pastor's going to come up and serve communion. Kleines, die Pastoren kommen dann und dienen mit. We're going to sing Abendmahl. Us some kind of fire song, Steve Swanson. Wir werden jetzt noch einen Feuerlied singen. Right, and then we're going to be pulling some snakes off of people, amen? Und dann werden wir Schlangen rausziehen aus Menschen. Schlangen! Gut. Okay, so before we start worshiping and taking communion, bevor wir anfangen mit Anbetung, nehmen wir das Abendmahl. Now we're going to get your money free of snakes. Jetzt werden wir euer Geld von Schlangen befreien. Remember, they attach themselves to anything. Erinnert ihr euch, die hängen sich an alles. That includes your money. Inklusive euer Geld. Okay, the proof is in Acts 16. In Apostelgeschichte 16 kann ich es euch beweisen. Verse 16. Vers 16. Says, and we were on our way to the place of prayer. Und wir waren auf unserem Weg zu einem Gebetsort. Where we were met by a slave girl. Und da trafen wir ein Sklavenmädchen. Who was possessed by a spirit of divination. Die war besessen von einem Wahrsagergeist. Danke. Claiming to foretell future events, und sie behauptete, sie konnte zukünftige Dinge voraussagen, and discover hidden knowledge, und verborgene Dinge entdecken. And she brought for her masters much gains, und sie brachte ihrem Herrn viel Gewinn. So here's a switch. Hier ist ein witch, Brada, what do you say in German? Eine Hexe, ja. Yeah. She is a diviner. Sie ist eine Wahrsagerin. She's able to look into the future. Sie kann in die Zukunft sehen. For what purpose? Aus welchem Grund? Because she got for her masters much financial gains. Weil sie brachte ihrem Herrn viel, viel finanziellen Gewinn. She was advising them. Und sie hat ihnen Rat gegeben. Where to, you know, invest their stocks. Wo er an der Aktie investieren soll. What business to buy? Oder welches Geschäft er kaufen How is soll. She getting this power? Und wo hat sie diese Macht her? The word divination there das Wort Wahrsage has a one word meaning. Hat die Bedeutung eines Wortes. In the Greek it's pythos. Im Griechischen ist es pythos. Which means a python snake. Das bedeutet eine Pythonschlange. That woman was possessed by a serpent. Diese Frau war von dieser Schlange besessen. Now remember, that serpent was the power that connected with her witchcraft. Und diese Schlange, das war diese Kraft, die mit ihrer Hexerei zusammenarbeitete. That enabled her to divine the future. Und sie konnte die Zukunft voraussehen. To cause her masters to be prosperous in their finances. Dafür sorgen, dass ihr Meister oder ihr Herr sehr reich wurde. Meaning the snake was in charge of the money. Das heißt, die Schlange war verantwortlich für das Geld. If a snake, a demonic snake, wenn eine dämonische Schlange is able to get evil, wicked gains, böse Gewinne zu produzieren vermag, in finances for wicked people, finanziert für böse Menschen, what's it gonna do to your money? Was wird die dann mit deinem Geld machen? It's gonna do what a python does. Sie macht genau das, was Python macht. It wraps itself around its prey. Pythons, die wickeln sich um ihre Opfer. And it slowly squeezes the life out of them. Und dann so langsam aber sicher werden sie ausgedrückt, also sie sterben. That's what pythons do. Das machen Pythons. They wrap around the spine. Sie drehen sich, um den Körper. They wrap around your house, deinem Haus, your marriage, deine Ehe, your business, dein Geschäft, so it can't get any gains, so dass du keine Gewinne machen kannst. It wraps itself around your finances, es wickelt sich um deine Finanzen, so that you can't get any prosperity, dass du keinen Reichtum erwerben kannst. They're so hard to see, und die sind so schwer zu sehen, that you don't even know it's there. Du weißt nicht einmal, dass sie da ist. But you wonder why, aber du fragst dich, warum your savings accounts are dwindling, warum dein Sparkonto schrumpft, your business isn't succeeding, warum dein Geschäft keinen Erfolg hat, your church isn't growing, warum deine Gemeinde nicht wächst. Because you've got a python wrapped around your business and your money, weil du hast eine Python, die um dein Geschäft, um dein Geld sich rumwickelt, squeezing out your gains, und deine Gewinne einfach erstickt. Anybody here have any problems with your money? Gibt es jemand hier, der Probleme hat mit Geld? Raise your hands if you do. Dann erhebt eure Hände. Let's see, let's see. Lass uns sehen. You got any trouble with your... Habt ihr Schwierigkeiten? Some of you might have a python wrapped around your finances. Einige von euch haben vielleicht eine Python, die sich um eure Finanzen gewickelt hat. When God gave me this revelation, als Gott mir diese Offenbarung gegeben hat, it's because a very high level minister, ist, weil ein sehr hochrangiger Diener, whose name you would know if I told you, und ihr würdet ihn kennen, wenn ich es euch sagte, called me, hat mich angerufen and said, I was in the car today, und er hat gesagt, ich war heute im Auto with my business partner, mit meinem Geschäftspartner, and I looked over, und ich habe rüber geschaut, and I saw a green python wrapped around her, und ich habe gesehen eine grüne Python, die sich um sie herum gewickelt hat. By the way, this person also had breast cancer. Diese Person hat übrigens auch Brustkrebs. I said, she said, what does it mean? I said, I don't know. Let me pray. Und die hat dann gesagt, was bedeutet das? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, lass mich beten. And that's when the Lord gave me the story in Acts 16. Und da hat der Herr mir die Geschichte gegeben aus Apostelgeschichte. I called her back. Ich habe ihn zurückgerufen. And I said, I think you have a python wrapped around your business. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, du hast eine Python, die sich um dein Geschäft gewickelt hat. How's your business doing? Wie geht's deinem Geschäft? She goes, it's failing very badly. Und es ist sehr schlecht. Come to find out that the business partner, und haben wir rausgefunden, der Geschäftspartner, had 13 businesses fail, hatte 13 Geschäfte, die bankrott gingen. She'd been carrying around a python for a long time. Sie hat sehr lange eine Python-Schlange mit sich rumgetragen. Once we got rid of it, und als wir das losgeworden the business sind, exploded. Ist das Geschäft explodiert. I went to a church that had 36 acres, big church. Ich ging zu einer Gemeinde und die war wirklich groß, also großes Gebäude. With beautiful buildings. Wunderschöne Gebäude. There's 150 people in the congregation. Und da waren vielleicht 150 Leute drin. The room sat 1,000 people. Und in dem Raum hätte man 1,000 Leute reinsetzen können. The offerings were small. Und das Opfer war ganz klein. Nobody was coming to their school. Niemand kam in ihre Schule. They brought me in and I taught on serpents. Und sie haben mich reingebracht und ich habe dann gelehrt über Schlangen. And as we're releasing fire in the worship, und wo wir dann Feuer freigesetzt haben in der Anbetung, I see a giant python wrapped around the entire facility. Und dann habe ich eine riesige Python-Schlange gesehen, die um das ganze Gebäude und sich rumgewickelt hat. Its head was tucked in its body. Und ihr Kopf war im Körper so drin. You always want to soak in fire until you can see the head of the serpent. Und du wirst immer im Feuer eintauchen, bis du den Kopf der Schlange sehen kannst. Then you have headship over it. Dann hast du diese Herrschaft darüber sie. I told the church soak in fire for 7 days. Und ich habe der Gemeinde gesagt, ihr müsst 7 Tage lang in dieses Feuer eintauchen. They did, and they unwound that serpent from the entire facility. Das haben sie gemacht und sie haben die Schlange von diesem ganzen Gemeindeareal rum weggenommen. Instantly attendance exploded. Und sofort ist der Gemeindebesuch explodiert. Offerings exploded. Die Opfer sind explodiert. Their school exploded. Die Schule. The supernatural miracle realm exploded. Die übernatürlichen Wunder. All because they removed a python. Alles nur, weil sie diese Python weggemacht haben. That was squeezing out their gains. Die ihre ganzen Gewinne erstickt hat. When I removed a python from our ministry, als ich eine Python-Schlange von unserem Dienst later, weggenommen habe, 2 Wochen später, 2 weeks later, 2 Wochen später, I received a $100,000 check. Habe ich einen Scheck von $100,000 bekommen. I I want you to get ready an offering tonight. I have the privilege of taking the offering tonight. Ich darf heute auch das Opfer einsammeln oder das Opfer ankündigen. We want to get ready to sow a seed in the court of heaven. Wir möchten uns vorbereiten, einen Samen zu säen in den Gerichtssälen des Himmels. And come against these serpents. Und gegen diese Schlangen kommen. That are on your body, but also on your finances. Auf deinem Körper sind, aber auch auf deinen Finanzen. Why do I say we're going to take the offering into the court of heaven? Und warum sage ich, dass wir das Opfer in den Gerichtssaal des Himmels bringen? Because in that story, weil in dieser Geschichte of the woman with the spirit of divination, von dieser Frau mit dem Wahrsagegeist, it says that once Paul cast that serpent out of her. Da heißt es, als Paulus diese Schlange aus ihr ausgetrieben hat, that the masters, dass ihre Herren, ihre Meister, were angry because of their gains being taken from them, wütend waren, weil ihr Gewinn von ihnen genommen war. So the masters took Paul and Silas, sie haben also Paulus und Silas genommen, and drug them, und haben sie geschleppt, into court, vor Gericht. Watch, I'm going to read it to you. Ich werde es euch vorlesen. It says that she began to shout loudly. Das heißt, sie fing an, laut zu These rufen. Men are servants of the Most High God. Diese Männer sind Diener des Allerhöchsten Gottes. They announce you the way of salvation. Sie kündigen an den Weg zur Errettung. And she did this for many days. Und sie hat es viele Tage lang getan. Then Paul, being sorely annoyed and worn out, und Paulus, der war wütend und war ausgelaugt, turned to the Spirit and cast it out of her. Hat sich dann zu diesem Geist gewandt und hat ihn ihr ausgetrieben. Do you hear this? Hört ihr das? Paul didn't even know it was a serpent for many days. Paulus hat viele Tage nicht einmal gewusst, dass es eine Schlange war. That's how tricky these snakes are. So arglistig sind diese Schlangen. Even the apostle Paul didn't know it was a serpent. Selbst Apostel Paulus wusste nicht, dass es eine Schlange ist. He just knew he felt vexed and worn out. Er wusste nur, er fühlte sich irgendwie wütend und total ausgelaugt. Aber er wusste nicht, was es war. It took him 3 days to figure it out. Es hat ihn 3 Tage gebraucht, um das rauszufinden. Then he cast that snake out. Und dann hat er diese Schlange ausgetrieben. Und dann heißt es, when the owners discovered that the hopes of their gains was gone, und als die Besitzer entdeckten, dass die Hoffnung von Profit weg war, they caught a hold of Paul and Silas. Dann haben sie Paulus und Silas erwischt. And dragged them. Und haben sie before the authorities, vor diese Autoritäten geschleppt. In the marketplace. Auf dem Marktplatz. And this is what the Amplified Bible says. Und in der Amplified heißt es, where trials are held. Wo Gerichtsverfahren abgehalten wurden. That snake is going into court and accusing you of doing stuff with your money that you shouldn't have done. Diese Schlange bringt euch vor Gericht und klagt euch an, Dinge zu tun mit dem Geld, was ihr nicht tun solltet. They take you to court. Sie bringen dich vor Gericht. But when we go to court, aber wenn wir vor Gericht gehen, and we plant our seed in the court, und wir da einen Samen säen, and we decree, und wir erklären, we're under the blood of Jesus, wir sind unter dem Blut Jesu, we're righteous, wir sind gerecht, we're under grace, wir sind unter der Gnade, then those accusations have to be dismissed, dann werden alle Anklagen fallen gelassen, and the fire of God will drive that python off of your finances, und das Feuer Gottes wird diese Python aus deinen Finanzen rausbringen, we'll take the communion, it'll crush its head. Und dann nehmen wir das Abendmahl und das wird seinen Kopf zertreten. And then you will receive a massive increase of gains. Und dann wirst du einen massiven Gewinn haben. I had a friend named Dr. Miles, Francis Miles. Does anybody know who Francis Miles is? Kennt jemand von euch Francis Miles? I came to his church. Ich kam in seine Gemeinde. And I taught this message. Und ich habe diese Botschaft gepredigt. And he told me beforehand. Und vorher hat er mir gesagt, he was having trouble, dass er Schwierigkeiten hatte mit der Anwesenheit and his finances in the church. Und mit den Finanzen in der Gemeinde. I led everybody through this activation. Ich habe alle geführt, durchgeführt durch diese Aktivierung. They took their offering into the court. Sie haben ihr Opfer in die Gerichtssäle Gottes gebracht. We sang fire songs. Wir haben Feuerlieder gesungen. To drive that serpent out of hiding. Um diese Schlange aus dem Versteck zu bringen. We took communion. Wir haben das Abendmahl genommen. To crush its head. Um seinen Kopf zu zertreten. And immediately the snake unwinds from his church. Und plötzlich kam die Schlange aus dieser Gemeinde. And while it's happening, he's standing on stage. Und er stand auf der Bühne. And he feels his phone vibrate in his pocket. Und er fühlt, wie sein Telefon vibriert. He pulls it out. Und er holt es raus. And it's his father texting him from Africa. Und sein Vater schickt ihm ein SMS aus Afrika. He's so excited. Er ist so begeistert. He says, "My son." Er sagt, mein Sohn. An African chief here. Ein afrikanischer Chef hier. Just gave me a big parcel of land. Hat mir ein großes Stück Land gegeben. Specifically for you. Ganz besonders für dich. As a gift. Als Geschenk. Francis had grown up in Africa. Francis ist in Afrika aufgewachsen. But he never once owned land in Africa. Aber er hat niemals Land besessen in Afrika. And once that snake unwound, und als diese Schlange da raus war, he was given a parcel of beachfront land in Africa that he could own. Ein großes Stück Land am Strand in Afrika gegeben, das ihm gehörte. I want you to get your offering ready. Ich möchte, dass ihr euer Opfer bereit haltet. We're going to put up where you can give. Ihr werdet sehen, wo ihr überall geben könnt und was ihr geben könnt. We're going to plant this seed in the court. Wir werden diesen Samen we're sehen. We're going to sing fire. Im Gerichtssaal Gottes. We're going to take communion. Feuerlieder singen, das Abendmahl nehmen. And we're going to crush the head of that python. Und wir werden den Kopf dieser Python zertreten. It's going to unwind from your finances. Sie wird sich lösen von and euren Finanzen. Pull snakes off our bodies tonight. Und wir werden auch Schlangen aus euren Körpern thank you, rausziehen. Lord, in the name of Jesus. Danke, thank Herr, you, Lord. Im Namen prepare Jesus. Your offering now. Let's have some music behind them while they get ready. There is how you give tonight. Thank you, da Lord. Steht, wie ihr geben könnt. We're going to get ready to sow and then we're going to sing. Wir werden bereit sein zu säen und dann werden wir singen. Thank you, Lord. Praise you, God. Fire, God. Praise you. Fire. Thank you, Lord. Praise you, God. Praise you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Danke, Gott. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Get ready. I want you to stand up with your offering. Ich möchte, wait. Dass ihr aufsteht mit go eurem ahead, Opfer. Go ahead. Stand up. Steht stand auf. Up. Wait, steht we're going to pass the buck in a second. Stand up and hold your offering up. Und hebt euer okay? Opfer. Stand up and then we're going to pass the bucket and then we're going to come up and sing, okay? Und dann wird der okay. Korb umgehen. In fact, you can just keep passing around, but then just hold your hand up. Haltet eure Hand to auf. To signify your offering. Und singt das Feuer über eurem Opfer. Now repeat after me. Und sprecht mir nach. Say, Lord God. Herr Gott. I step into the highest court. Ich gehe jetzt in den höchsten Gerichtssaal. The Ancient of Days court. In den Gerichtssaal der Alten der Tage. Where the wheels of fire. Wo die Feuerräder. Are on the judge's bench. Auf der Bank sind des Richters. And streams of fire. Und Ströme von Feuer come forth from kommen, the ancient of kommen days. Da hervor. Lord God, I come into court. Ich komme in das Gerichtssaal. Covered with the blood of Jesus. Bedeckt mit dem Blut Jesu. So that every accusation. So dass jede Anklage. Of idolatry. Von Götzendienst. And witchcraft. Hexerei. And serpentry. Oder sonst irgendwas. And misuse of my funds. Und Missbrauch von meinem Geld. And robbery. Und Diebstahl. And cheating. Und Betrug. And bad stewardship with money. Und schlechtes Haushalten über are Geld. All under the blood. Sind alle unter dem Blut. Lord God. Herr Gott. I decree. Ich erkläre. Let the serpent's accusations against me. Dass die Schlangen Vorwürfe und Anklagen gegen mich. Are illegal. Illegal sind. Because I am righteous in Christ. Weil ich bin gerecht in Christus. I am covered with grace. ich bin bedeckt mit Gnade. Even when I have broken the law. Selbst da, wo ich das Gesetz gebrochen habe. Lord God, Herr Gott, I release. Ich setze frei. My exousia authority. Meine exousia Autorität. Against every demonic serpent. Gegen jegliche dämonische Schlange. And they are going to have to unwind. Und die muss sich lösen. From my body. Lösen von meinem Körper. From my marriage. Von meiner Ehe. From my children. Von meinen Kindern. From my household. Von meinem Haushalt. From my business. Von meinem Geschäft. Now start going like this, unwinding them. Und say, so. Unwind them from my wallet. Und sag, ich mach sie frei von meinem Geldbeutel. I unwind Geldbeutel, them from my credit cards. Von meiner Kreditkarte. I unwind them from my house payments. Ich löse sie von meinen Hauszahlungen. I unwind them from my car payments. Von meiner Autozahlung. I unwind them from my savings accounts. Von meinem Sparkonto. I unwind them from my retirement accounts. Von meinem Rentenkonto. I unwind them from all my finances. Von all meinen Finanzen. I unwind them from my body. Von meinem Körper. I unwind them from my children. Von meinen Kindern. I unwind them from my marriage. Von meiner Ehe. And I judge them. Und ich richte sie. And command them. Und ich befehle ihr. To come out. Rauszukommen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. And now I shall fire. Und jetzt rufe ich Feuer. In the court right now. Plant your seed. So, und jetzt pflanze deinen Samen im Gerichtssaal. Once you plant your seed, come up here. We're gonna komm her und pflanze deinen Samen. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Yeah. Make sure you grab your communion. Nimm dein Abendmahl. Let your wind blow. Let your glory come down. The fire on the altar never go out. The fire on the altar never go out. Never go out. Never go out. The fire on the altar never go out. The fire on the altar never go out. The fire on the altar never go out. We gotta go to communion. All right, are you ready? Seid ihr bereit? We're going to take this and crush that serpent's head. Are you ready? Wir werden das nehmen und der Schlange den Kopf zertreten. Seid ihr bereit? Say, Lord Jesus. Herr Jesus. The cross. Das Kreuz. Is the place. Ist der Ort. Where Jesus. Wo Jesus. The seed of the woman. Der Same der Frau. Crush the head of the seed of the serpent. Den Kopf des Samens der Schlange zerstört hat. When I take this, wenn ich das nehme, the crushing begins. Dann beginnt das Zerstören. The snake is judged. Dann ist die Schlange gerichtet. He must bow at the feet of Jesus. Sie muss sich beugen vor den Füßen Jesu. He must unwind from every part of me. Und muss sich aus jedem Teil von mir entfernen. When I take the bread, und wenn ich das Brot nehme, the venom of the serpent, dann wird das Schlangengift aus meinem Körper rauskommen. And my body, und mein Körper must regenerate, muss regenerieren. It's living bread. Es ist lebendiges Brot. It's alive. Es lebt. So when I take it,

Jetzt müsst ihr das üben, Schlangen aufnehmen. Okay, now we've driven them out with fire. Jetzt haben wir sie mit Feuer ausgetrieben. We've taken the communion. Wir haben das Abendmahl you genommen. Planted your seed. Ihr habt euren Samen gepflanzt. Now you should easily jetzt sollt ihr ganz leicht be able fähig sein, to pull that serpent off of somebody's body. Schlangen aus jemandes okay. Körper rauszuziehen. So, I'm not trying to say that every single person here has a snake on them if they have pain, but a lot of you do. Ich sage nicht, dass jede einzelne Person hier, wenn sie Schmerzen hat, da drin eine Schlange so hat, aber viele von euch haben das. Pair up. Ich möchte, dass ihr jetzt zwei and start bildet practicing und anfangt, das zu üben. Decree fire. Erklärt Feuer. Command any crippling spirit to come out. Befehlt jedem verkrüppelnden Geist pull that snake off that part of their body. Und dann zieht die Schlange aus diesem Teil. Have them test to move. Und dann sollen sie sich sollen sie üben, was sie machen können. Because those bones have been in that place for a long time, so you got to move in order for the bones to move back. Weil wenn die Knochen lange Zeit nicht in Bewegung waren, dann musst ihr euch erstmal bewegen. Scoliosis? Wer hat Skoliose? Can I have the scoliosis people up here, please? Können Sie ja bitte nach vorne kommen, jeder, der Skoliose hat. And then I want you all to practice on each other. Arms, shoulders, knees, und dann hips, möchte ich, dass ihr aneinander okay? Das übt. Arme, Schulter, is there Hüfte a chiropractor so in the house? A chiropractor? Ist da ein Chiropraktiker oder ein Arzt or a hier? Doctor? Chiropraktiker oder Arzt oder sowas? Is there a chiropractor or a doctor in the house? Ist hier irgendwo ein are Arzt? You, sir? You're ist chiropractor? Arzt? Are you a chiropractor? A doctor? I'm going to solicit your help. Okay, guys, get busy. I got to take care of this, and as soon as I got something going on, I'll let you know. Sir, I'm going to... Ihr sollt jetzt füreinander beten, und... Okay, I'm going to... Yeah, you're a doctor. Okay, I need both of you. No, I need both of you. Ich brauche euch beide. Okay, what I'm going to do is I'm going to have these gentlemen... Ich möchte, verify dass diese Männer... That these people's spines are crooked. Erstmal prüfen, dass die wirklich and krumm then I'm gonna sind. Pull the snake off the spine. Und wenn wir dann die Schlange and he's gonna verify, dann wird er they're prüfen, both gonna verify that the spine is now straight. Dass das Rückgrat jetzt gerade okay? Ist. Now while okay? I take care of some business here, während you practice mache, on each other. Übt ihr das jetzt aneinander und go. Betet miteinander. Okay, okay. Also geht los. Check this lady's back, sir, and you can check that lady's back. Du sollst nachprüfen, dass es krumm ist, die Skoliose. Ja, und das ist krumm ist. Sie verify. Wie viel Schmerzen hast du? Wie viel Schmerzen hast du? Von 0 bis 10? What? How much? Wie viel? 5. 5. 5? Okay. Do you verify? Yeah. Im Namen Jesus. Beweg dich mal nach hinten. Beug dich nach hinten. Noch mehr, noch mehr, vor und zurück. Schau mal. Beweg dich vor und zurück mit den. Mehr, mehr, mehr. Ja. Ist es besser? Ist es besser? Okay. Und wie sieht dein Schmerz aus? Wie viel? Wie viel? Null? 1 to 5, what's your pain? Von 1 bis 5. 4 to 5. No, her pain is still a 4? Also, du hast immer noch Schmerzen. Aber okay. How much is it now? Wie viel ist es jetzt? 0? Meiste weg ist meiste. Almost gone. Okay, how does it feel, guys? It's good? Okay, good. Come. Okay, ready, next one? Okay, okay. Okay, stop, stop, stop, stop. Alto. Okay. Ask her what her name is. Anna. What did you have? Skoliose und Schmerzen. What was your pain level? Stark war dein Schmerz? 5, 6. 6? Between 1 and 10, 6? Mm-hmm. 6, yeah. Come here, gentlemen. Two gentlemen. So, come. What is your name? Roland. Are you a doctor? Bist du ein Arzt? Yes. What kind of doctor? Was für ein Arzt? Family, Allgemeinarzt. General. General Practitioner. And your name, sir? Elmar. And you're a doctor? I'm a surgeon. Surgeon? Yes. Okay. Do, repeat after me if you have to. Do both of you men verify that she had a crooked spine? Habt ihr beide verifiziert, dass es wirklich krumm war? It's really better. Yes, okay. It's in the line. The spine is in the line. Yes, of course. So it was bad and now is it straight now? So es war krumm und jetzt ist es gerade. Jetzt ist okay. Yes, jetzt of course. Jetzt ist es okay. Es war eindeutige Skoliose und now ist weg. So it was scoliosis? Ja, es war eindeutig. Skoliose und es and ist now besser. It's healed? Ist weg. Und ist geheilt. Okay. Speak after me. So we got a lot of people to take care of. Wir haben jetzt viele Leute, um every time somebody's spine straightens, jedes Mal, wenn I'll announce it. Gerade wird von jemand, but while I'm doing this work with these fine doctors, ankündigen, aber während ich das hier get jetzt to work. Mache, get to dann work. Macht ihr das jetzt. No, no, no. Oh, no, no, no. Okay, hey, hold on. It's 10:45. You got a lot of people you're going to do. Yeah, we're going to do, I'm going to go up and down the line. Just let me give some, let me build faith. Oh, okay. Oh. Gotcha. Yeah. Take a picture of the top, please. Könnt ihr, kannst du es bitte ein Bild machen? Bist du bereit? I cast out this idolatrous, crippling spirit out of this woman. What level can she have? Wie viel Schmerzen hast du von 0 bis 10? 1 bis 10? 7. 7? Okay. In the name of Jesus right now. And I cast out this crippling spirit right now. And I pull these serpents off of her. Back up. Mach mal so wie sie. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Jetzt nach hinten. Or is it a little better? Or is it the same? It's all. It's a little bit. 10%? 10%. Okay, well. Father, now I command these shoulders. Right now, I just say, I renounce. Ich sage ab jedem Götzendienst. Sagst du es bitte laut? Jesus, sage ich jedem Götzendienst ab. Wann ist es passiert? Das ist von Jugend schon. From her youth on. From her youth. Right now, whatever happened to you in your youth, was I go back in time to the place where that trauma hit you in the name of Jesus, and I command you to straighten out right now. I command you to straighten out right now. And that boa constrictor, I judge you in the court of heaven. You unwind with fire. You come out of her back and her bones right now. And where you came in the first place, I put ecstasy authority on you in the name of Jesus right now. Now. Now. Now. You unwind. You unwind. I busted you. I know you're there. And you got to come out. Stop embedding yourself in her soul right now in the name of Jesus. You come out. Right now. Come out. Come out. Come out. Come out. And I put the new wine on her. Beweg dich wieder so wie vorhin so. Wer wird sie in Feuer? Sie braucht mehr Feuer. Man soll sie soaken in Feuer. Ist schon viel besser. Prozent ist schon besser. Beweg dich noch mal so. Besser. 50. Braucht jemand, der für sie betet? Großes Ministry-Team soll sie in Feuer eintauchen. Kann jemand vom Heilungsteam nach vorne kommen? Da brauchen da jemand vom Heilungsteam. Also Irina. Okay. Also gut. Könnt ihr drei auf einmal checken? Wir müssen schneller machen. Goes like this, see, look, yeah, right like this, see, right now, fire of God right now. I judge this crippling spirit with fire in the name of Jesus, and I cast it out. I command it to burn in the name of Jesus, and I judge your father's friend for what he did to you and what happened to you. In the name of Jesus, I command that your heart would come together in one piece right now and fracture broken heart in the name of Jesus right now, and I demand justice for you for what he did to you in the name of Jesus. And I cast that crippling spirit, and I pop up the snake up here. Fire! Fire! In the name of Jesus. Now I want you to move. Yes, move. Keep on moving. Move. I command your bones to go into place. I command that spine to go into place right now. In the name of Jesus, I command justice for you. Right now, look at how much it already changed. Look. You see that? You see that? Keep moving. Keep moving. Keep moving. Moving, move more. Faster, harder. Yes, go. There you go. Yes. How's your back? You're looking better. Yeah. Yes. Okay, now, let's see. You know, here's the spine. Look at that. This spine was going like this. Okay, I want you to touch the spine, though, man. Gentlemen. Feel it? Like this. Wie stark war dein Schmerz? You're 95 now. You're gonna go home and lay on a block. Du wirst nach Hause gehen und wirst dich auf den Stein legen. Gentlemen, come here. Komm mal her. Can you use your hand to show the crookedness of this man's spine? Either one of you, gentlemen. Könnt ihr uns zeigen, wie krumm das war? Das Schulterblatt war vorstehend, sehr stark vorstehend, von der Brustwirbelsäule Verkrümmung. Und das Schulterblatt ist jetzt fast genau gleich wie vorher, also wie beide Seiten. Also es ist genau symmetrisch jetzt. Okay, now draw with your hand again the spine. What did the spine look like? Kannst du mit deiner Hand noch mal uns vorzeichnen, wie es ausgesehen hat? So. Did you see that? Habt ihr das gesehen? Are you guys watching this? The spine went like this. Das war so. Okay, now touch the spine again, gentlemen. Und jetzt berührt es wieder. Und was sagst du? Also aufgrund der Verdrehung der Wirbelsäule haben sich auch seine Schulterblätter hatten sich verändert, sodass die linke Schulter nach hinten mehr rauskam und die rechte Schulter auch tiefer stand. Und das hat sich verändert. Also das ist letztendlich immer eine Folge von der Skoliose, dass die Schulterblätter das auch letztendlich sichtbar machen. Ne? Weil okay. Genau unter dem Pullover kann man nicht schauen, aber man sieht natürlich die Folgeerscheinung. Ne? Ja. How's the spine? Und wie ist jetzt sein Rückgrat? Also wenn wir das jetzt tasten oder auch ansehen, dann ist auf jeden Fall die rechte Schulter mehr nach vorne gekommen und die rechte Schulter mehr nach oben gegangen und die linke Schulter hat sich also vom Niveau her hinten, also der linken, angepasst. I know what it is. You ready? Now, I judge in the court of heaven the Leviathan and his serpents that are on your spine that are twisting it in the name of Jesus now. And I decree by court order you have to unwind and come off in the name of Jesus now. Wow. I need him to lay down on a block and it will move the spine the rest of the way. Like a. Like a box. Yeah, or something. Yeah. Just for him to lay down. Okay, all right. Okay, so you're 95%. 95%. 95%. And he had a spine like this. Und so war vorher sein Rücken. Okay, you're gonna lay on the block. All right, now where's my metal girl? Where'd the metal girl go? I know. How you doing? Well, I mean, how do you feel? Because your spine isn't as concave as it was. How does it feel? Wie fühlt sich's an? I don't know. Now it's okay. I don't know. I have concrete. I have medical concrete. What was your pain? 1 to 10. I was always laying down, so I don't know when I wasn't. That's, I don't know, 8, 9. So when you lay down, it's 8 or 9? No. When you stand up. So what is it right now? Right now, it's okay. So you went from an 8 or 9 pain to von a 0? Schmerzen von 8, okay. 9 yeah. bis 0. Yes. Could wow. you turn before? Konntest du dich vorher so umdrehen? Could you turn that much before? Konntest no. du vorher dich so drehen? No. So you're turning much more than you could before. So du kannst dich mehr yes. bewegen wie vorher. And you had metal? Und hattest du Metall? Yes. And concrete? Yes. Und Beton. Okay, so you had metal and concrete. Beton und Metall. You had 8 to 9 pain. Schmerz zwischen 8 und 9. Now you have 0. Jetzt bist yes. du bei 0. And now you can turn. Und jetzt yes. kannst du dich drehen. Do it again. Mach's nochmal. Wow. I think you're getting better. Amen. Amen. Amen. Und es wird besser.